Gegen Ende des gut neunstündigen Films Shoah von 1985, diesem monumentalen Werk über die Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis, wird die Arbeitsweise Claude Lanzmanns in aller Radikalität deutlich. Wir sehen Jan Karski, Widerstandskämpfer und Kurier der Exilregierung Polens, der 1942 von polnischen Juden in das Warschauer Ghetto und in ein Todeslager eingeschleust wurde. Er sollte sehen und das, was er sah, berichten. Nun, Mitte der 1970er Jahre, will Jan Karski davon vor Lanzmanns Kamera erzählen. Now I go back. Ich gehe jetzt 35 Jahre zurück. 35 years. Jan Karski stockt. Etwas steigt auf. Wir sehen das ganz genau. Bericht hervor von dem damals. No, I don't go back. Nein, ich gehe nicht zurück. Karski fängt an zu schluchzen. Ich komme gleich wieder. Der Mann geht aus dem Bild. Und dann sehen wir im Gegenschnitt nur den Filmemacher Lanzmann, wie er auf dem Sessel sitzend wartet, bis Jan Karski wiederkommt. Eine gefühlte Ewigkeit, nur Lanzmann. Später erscheint Karski wieder, erzählt, wie er Zeuge der Vernichtung wurde. Wir sehen auch heute noch, wie eine Vergangenheit, so formulierte es Lanzmann später selbst, hochsteigt, deren Narben noch so frisch und lebendig sind an den Schauplätzen und im Bewusstsein der Menschen. Die Karski-Sequenz in Shoah prägt sich ein wegen der radikalen Unabdingbarkeit Lanzmanns, der nicht nachlässt, gnadenlos, radikal. Wie auch in der Szene in Shoah, wenn er Abraham Bomba interviewt, der als sogenannter Arbeitsjude in Treblinka den Frauen und Kindern in der Gaskammer kurz vor ihrer Ermordung die Haare zu schneiden hatte. Bomba will erzählen, wie sein Freund seiner eigenen Frau und Schwester wenige Minuten vor der Vergasung die Haare schneiden musste. Bomba stockt, verstummt. Go on, you must go. Sprechen Sie weiter. Sie müssen weitersprechen, insistiert Lanzmann. Es geht nicht, erwidert Bomba. Wir müssen es tun, Sie wissen es, sagt Lanzmann. Sie müssen es tun. Dann, nach einer Zeit, die sich wieder wie eine Ewigkeit anfühlt, erzählt der Friseur weiter. Klaus Teweleit nennt dies in seinem Aufsatz im Booklet der 10er DVD-Edition die unerhörte Eindringlichkeit von Shoah. Wie sich die Arbeit an Shoah aus Claude Lanzmanns erster Dokumentation »Warum Israel« entwickelte und wie dann »Zahal«, »Ein Lebender geht vorbei«, »Sobibor« und der Karski-Bericht entstanden, ist ausführlich nachzulesen in diesem vorbildlichen 70-seitigen Booklet der DVD-Box. Lanzmanns Filme zu sehen, konfrontiert uns angesichts des Zivilisationsbruchs, für den der industrielle Massenmord an den Juden steht, aber auch heute noch, mit einem erkenntnistheoretischen Problem, das Claude Lanzmann so formuliert. Was heißt es zu wissen? Was bewirkt eine Information über buchstäblich unerhörte Schrecken im menschlichen Gehirn? Dieses kann damit nicht umgehen, weil es sich um ein in der Menschheitsgeschichte beispielloses Verbrechen handelt. Damals wurde Raymond Aron, der nach London geflohen war, gefragt, ob er gesehen habe, was sich im Osten ereignete. Er antwortete, ich wusste es, aber ich habe es nicht geglaubt. Und weil ich es nicht geglaubt habe, wusste ich es auch nicht. Claude Lanzmanns Werk ist so weit, wie es nur möglich ist, an das Nicht-Darstellbare herangegangen. Woran? In Worten, als Annäherung, benannt mit dem, was Jan Karski in »Der Karski-Bericht« auf Lanzmanns Frage antwortet. Das Ghetto war doch eine vollkommen andersartige, fremde Welt, oder? Fragt Claude Lanzmann. It was not a world. This was not humanity. Es war keine Welt, antwortet Karski. Es war keine Menschlichkeit. Es war eine Hölle. It wasn't humanity. It was some hell.